manchmal des Nachts. Wenn ich aus meiner Kneipe komm, im Marschtritt durch die Straßen zieh. Oder ich nicht schlafen kann, trommelnd an meinem Fenster steh. Dann seh ich die anderen, die vielleicht nicht anders sind. Dann seh ich die anderen, die vielleicht nicht anders sind. Sie stehen rum, wie Tiere vor den Augen der Besucher eines Sonntagszoos. Und hören sie den Stiefeltritt der Ordnung, rennen sie gleich los. Und schimpfen auf die anderen, die vielleicht nicht anders sind. Und schimpfen auf die anderen, die vielleicht nicht anders sind. Manchmal des Nachts, dann steigen sie in Autos ein und fahren für eine Stunde weg. Dann kommen sie zurück und spucken dreimal in den Dreck. Und meinen die anderen, die vielleicht nicht anders sind. Und meinen die anderen, die vielleicht nicht anders sind. Manchmal des Nachts, dann ziehen sie die Schuhe aus und träumen an der Häuserwand. Vom Ehemann, von Kindern, von einem Häuschen auf dem Land. Vom Leben jener anderen, die vielleicht nicht anders sind. Vom Leben jener anderen, die vielleicht nicht anders sind. Manchmal des Nachts, dann sprechen sie mich an und eine kenn ich ganz genau. Sie hat mit mir im Sand gespielt und manchmal Mann und Frau. Jetzt steht sie bei den anderen, die vielleicht nicht anders sind. Jetzt steht sie bei den anderen, die vielleicht nicht anders sind. Manchmal des Nachts, wenn ich aus meiner Kneipe komm, im Marschtritt durch die Straßen zieh. Oder ich nicht schlafen kann, trommelnd an meinem Fenster steh. Dann seh ich die anderen, die vielleicht nicht anders sind. Dann seh ich die anderen, die vielleicht nicht anders sind.